bei der notorischen Gleichgültigkeit der avignonesischen Päpste gegenüber Rom, dem durch Gottes Ratschluss verordneten Sitze des Papsttums, empfinden wir es als eine Überraschung, dass das Exil der Kirche doch einmal sein Ende fand. Im Jahre 1377 nämlich. Wie gesagt, die Päpste hätten jederzeit nach Rom zurückkehren können, wenn bei ihnen nur der ernstliche Wille zur Rückkehr vorhanden gewesen wäre. Keine brutale Gewalt zwang sie, immer noch in Avignon zu verweilen. Die Entscheidung über Bleiben und Gehen lag bei den Päpsten allein, Seite 672. Aber sie konnten sich eben nicht zur Rückübersiedlung entscheiden. Warum sollten sie auch nach Rom gehen, nicht wahr? Tradition hin, Tradition her. In Avignon lebte es sich auch nicht schlecht. Und alle Christenwelt fand das ganz in Ordnung. Wenn wir den Quellenberichten glauben wollen, dann soll von Benedikt XII. Zwischen 1334 und 1342 ernstlich geplant gewesen sein, den Stuhl Petri wieder nach Rom zu versetzen. Allein die ewige Stadt war in jenen Tagen der Schauplatz wildester Leidenschaften und unausgesetzten Blutvergießens. Ein Papst hätte dort nicht weilen können, Seite 71. Wer verstünde es nicht, dass Benedikt da lieber in Avignon blieb, nicht etwa, um vorläufig das Ende des Blutvergießens in Rom abzuwarten, sondern um sich in Avignon für immer festzusetzen. Er ließ sich nämlich die stolze avignonesische Papstburg halb Palast, halb Festung bauen. Vermutlich, weil er sich sagte, das unausgesetzte Blutvergießen im schrecklichen Rom hält ja doch schon noch einige Jahrzehnte an. Auch Innozenz VI. Von 1352 bis 1362 soll dann wieder in der Tat daran gedacht haben, Rom wenigstens zu besuchen. Allein Alter und Kränklichkeit vereitelten den Plan, Seite 79. Endlich aber raffte sich doch wirklich ein avignonesischer Papst dazu auf, die geplante Rückkehr nach der ewigen Stadt in die Wirklichkeit umzusetzen. Es war das der heiligmäßige Urban V. von 1362 bis 1370. Auch ihm hatte Petrarca dringende Mahnbriefe geschrieben, wie beispielsweise: Es heißt, Roms Name sei beständig in eurem Munde. Man sagt, ihr habt geäußert, ihr werdet nicht ruhig sein, bevor ihr eure Herde dahin geführt habt. Lasst eure Handlungen euer Wort bekräftigen. Gedenket des Ruhmes, der eure hart, wenn ihr die lange umherirrende Kirche an den Ort zurückführt, den Gott ihr angewiesen hat. Seite 943. Und wirklich, Urban reiste ab nach Rom. Als er dann, in Rom angekommen, am Apostelgrabe niederkniete, habe er Tränen vergossen, so wird berichtet, indem er die Worte des Propheten sprach: An den Wassern Babylons saßen wir und weinten, daweil wir Sions dachten. Seite 951. Nun also, denkt der Leser, in diesem heiligmäßigen Papste wenigstens ist die Tradition lebendig und verpflichtend gewesen. Und doch muss er gerade an diesem frommen Oberhirten eine gewaltige Enttäuschung erleben. Diesen heiligmäßigen Mann überkam nämlich nach kurzwährendem Aufenthalte in Rom die Sehnsucht nach seiner fernen Heimat. Und eines Tages erklärte er den bestürzten Gläubigen seinen festen Entschluss, wieder nach Avignon zurückzukehren. Weder die flehenden Bitten der Römer und die Mahnung Petrarcas, noch die Drohung der heiligen Brigida, dass er sterben müsse, sobald er Italien verlasse, waren vermögend, Urban V. von seinem Entschlusse abzubringen, zum größten Schmerz aller wahren Freunde des Papsttums und der Kirche, kehrte er nach Avignon zurück, um dort bald nach seiner Ankunft zu sterben. Seite 80. Es ist ein ebenso merkwürdiges wie interessantes Schreiben, das Urban V. als Abschiedsgruß an die Römer richtete. Wir wissen, dass neben anderen Gründen eures Leidwesens ihr die Besorgnis heget, die römischen Päpste, unsere Nachfolger, möchten darauf verzichten, nach Rom zu kommen, wenn sie sehen, dass wir statt eines von euch erhofften bleibenden Aufenthaltes nur kurze Zeit bei euch verweilt haben. Während wir diesen Umstand tief beklagen, erklären wir, dass weder wir noch die Kardinäle während der drei in eurer Mitte und in der Nachbarschaft verbrachten Jahre irgendwie belästigt worden sind. Von dieser Seite würde kein Grund für uns vorliegen, Rom zu verlassen. Aber wir beabsichtigen, unter Gottes Beistand, wieder über das Meer zu ziehen, mit der Absicht, der allgemeinen Kirche und dem Lande, wohin wir gehen, Nutzen zu bringen. Seite 963. Wohl selten hat ein römischer Bischof einen Brief geschrieben, der ein so großes Rätsel in religionspsychologischer Hinsicht bietet, wie es dieser Brief tut. An frostiger Gleichgültigkeit betreffs der heiligen Stadt Rom mit den Apostelgräbern kann man sich eine Steigerung überhaupt nicht mehr denken. Wenn es noch eines Beweises bedürfte, dass von einer lebendigen Wirksamkeit der Tradition von der Sedes Romana bei den avignonesischen Päpsten keine Rede sein kann, Urbans Brief liefert ihn schlagend. Rom? Rom-Residenz? Tradition hin, Tradition her, klingt es aus diesen Zeilen. Wohlgemerkt, aus diesen Zeilen eines der edelsten und besten Päpste. Seite 80. Rom-Residenz des Papstes? Was hat die mit der christlichen Kirche überhaupt zu schaffen? Gar nichts. So klingt's aus Urbans Brief. Und weil Rom für die christliche Kirche herzlich wenig zu bedeuten hat, so wollen wir unter Gottes Beistand wieder übers Meer ziehen, schrieb der wahrhaft fromme Papst Urban V. und schüttelte Roms Staub von seinen Schuhen. Ich frage nochmals, konnten die avignonesischen Päpste, konnte ein Urban V., konnte die gesamte Christenwelt so denken, wenn die Tradition damals schon damals vorhanden gewesen wäre? Petrarca soll beim Empfang der Todesnachricht geschrieben haben, Urban wäre unter den ruhmvollsten Menschen gezählt worden, wenn er sterbend sein Bett vor dem Altar St. Peters hätte tragen lassen. Seite 80. Aber der heiligmäßige Urban empfand Sehnsucht nach seiner Papstburg in Avignon. Sehnsucht, am angeblichen Altar des Apostelfürsten die Seele auszuhauchen, verspürte er nicht. Dieser fromme Mann dachte wie alle Christenwelt, Rom, Apostelgrab, Tradition? Was kümmert mich das alles? Gar nichts. Im Gegenteil, ubi est Papa, ibi Roma. Wo sich der Papst aufhält, da ist Rom.